Corona könnte uns nun zum Beispiel lehren, dass wir anders von unseren Kollektiven und ihrer Zukunft erzählen sollten. Wie das geschehen kann, lässt sich vielleicht anhand der vorausschauenden No-Covid-Politik der neuseeländischen Regierung erahnen, die diese erfolgreich mit einem Narrativ des Konnektivs verband. 5 Millionen Mitspieler nannte man die Bevölkerung und eben nicht 5 Millionen Antagonisten gemäß den oben beschriebenen Corona-Narrativen. Für die kollektive Bereitschaft, schon bei nur einem Infizierten landesweite Maßnahmen zu treffen, war ein gemeinsames Verständnis entscheidend, das die gesamte Bevölkerung zu Protagonisten machte und das Virus zum Antagonisten. Und nicht etwa die Maßnahmen zu seiner Eindämmung oder die anderen, die sich nicht an sie hielten. Für die Klimakrise könnte sich daraus analog ein Metanarrativ der Sorge um die gemeinsamen Lebensgrundlagen ergeben. Der soziale Kipppunkt, dass alles, was nicht dieser Sorge dient, als unehrenhaft gilt, muss heute so schnell wie möglich herbeierzählt werden. Doch wie lässt sich der visionäre, vernünftige Modus stärken, sodass er wie selbstverständlich erscheint und von der Mehrheit der Bevölkerung angenommen und vertreten wird? Die Antwort ist scheinbar simpel. Aller Wahrscheinlichkeit nach durch Geschichten und narrative Abbildungen einer wünschenswerten Zukunft, alias Utopien. Eine Utopie für unruhige Zeiten. Keine Weinkneipe, keine Bierkneipe, kein Bordell, keine Gelegenheit zur Sittenverderbnis, keine Schlupfwinkel, keine heimliche Versammlung, sondern die Augen aller, die stets auf ihn gerichtet sind, zwingen ihn zu seiner gewohnten Arbeit oder zu ehrbarer Muße. Eine furchtbare, gar dystopische Vorstellung einer lustfeindlichen Überwachungsgesellschaft, die ihre Individuen nur durch Arbeit als wertvoll ansieht? Für den Politiker und Philosophen Thomas Morus war dies Teil einer idealen Gesellschaft, die er in seinem Buch Utopia beschrieb.